Erster, du bist sehr schön, meine Freundin. Deine Augen sind wie Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen. Sie ruhen am Berg Gilead. Zweiter, deine Zähne sind wie frisch geschorene Schafe. Sie kommen aus dem Wasser. Alle haben Zwillinge. Keines ist unfruchtbar. Dritter, deine Lippen sind rot wie ein Faden. Dein Mund ist schön. Deine Schläfe ist wie eine Granatapfelscheibe. Sie leuchtet hinter deinem Schleier. Vierter, dein Hals ist wie der Turm von David. Er ist für Schmuck gebaut. 1000 Schilde hängen daran. Es sind Schilde von Helden. Fünfter, deine Brüste sind wie zwei junge Rehe. Sie sind wie Zwillingsgazellen. Sie fressen zwischen den Lilien. Sechster, wenn der Tag kühler wird und die Schatten länger werden, dann gehe ich zum Balsamberg und zum Weihrauchhügel. Siebter, alles an dir ist schön, meine Freundin. Du hast keinen Fehler. Achter, komm mit mir vom Libanon, meine Braut. Komm mit mir. Komm herunter vom Berg Amana. Komm vom Berg Senir und Hermon. Komm von den Orten der Löwen und Panther. Neunter, meine Schwester Braut, du hast mich sehr beeindruckt. Das war durch einen Blick von dir. Es war auch durch deine Halskette. Zehnter, deine Liebe ist sehr süß, meine Schwester Braut. Deine Liebe ist besser als Wein. Der Duft deiner Salben ist besser als alle anderen Düfte. Elfter, deine Lippen tropfen Honig, Braut. Deine Zunge hat Honig und Milch. Der Duft deiner Kleider ist wie der Duft vom Libanon. Zwölfter, meine Schwester Braut ist wie ein verschlossener Garten. Sie ist wie eine verschlossene Quelle. Sie ist wie ein versiegelter Brunnen. Dreizehnter, deine Pflanzen sind wie ein Granatapfelgarten. Er hat gute Früchte. Dort sind auch Zypernblumen und Narden. Vierzehnter, dort sind Narde, Krokus, Kalmus und Zimt. Es gibt auch Weihrauchsträucher, Balsam und Aloe. Und viele andere gute Gewürze. Fünfzehnter, du bist eine Quelle im Garten. Du bist ein Brunnen mit frischem Wasser. Du bist auch wie Bäche, die vom Libanon fließen. Sechzehnter, Nordwind, komm. Südwind, komm. Weht durch meinen Garten. Dann riecht der Balsam gut. Mein Geliebter soll in seinen Garten kommen. Er soll die guten Früchte essen.